Tricky M. Yeah, okay. Hand aufs Herz, Butter, beide Fische, ich hab's drauf. Jeder, der was anderes behauptet, kennt sich da nicht aus. Ich mach neue Dinge, Leute bringen immer nur die gleichen. Heute singen alle Gangsterhaft von ihren Leichen. In dem Keller und am Tellerrand bin ich schon längst vorbei. Du Penner landest unter mir auch nicht mal auf Platz 2. Ich bin nicht dafür geeignet, für das, was sich vermehrt. Denn was mich auszeichnet, ist wieder erkennungswert. Ich erzählte viele Stories von dem Hass und dem Spiel und hass mich zum Ziel mit dem krassesten Stil. Denn textliche Freiheit ändert den Zeitgeist. Ich bin zeitgleich, zeitlos und geistreich. Dazu noch trickreich, für euch ist es nicht leicht. Ihr wurde strickbleich, ob nur ein Blick reicht. Du willst mich ficken, ja dann stell dich hinten an. Doch die Schlange ist so lang, dass man darin verschwinden kann. Die Seele verletzt, denn ich bin verloren. Bildnis bringt nix, scheiß auf Gott. Tränen vergieß ich mit jedem Wort. Psychokalyptische Stoff. Die Seele verletzt, denn ich bin verloren. Bildnis bringt nix, scheiß auf Gott. Tränen vergieß ich mit jedem Wort. Psychokalyptische Stoff. Okay. Oh mein Gott, hey, sag mir, wer ist hier ein Gaylord? Seid ihr selber also Gateford? So läuft es ab, es ist manchmal abgefuckt. Das Reden ändert nichts an der Tatsache, dass du mit großem Abstand nicht so ganz wortgewandt bist. Ist ohne Plan, doch du wurdest vorgewarnt. Damit ihr eskapiert, dass ich euch ignoriere, hab ich, was ihr sagt, einfach mal so akzeptiert. Ich mach keinen Rap, dass es euch alle passt. Mein Sound ist nicht bestimmt für den Hof im Knast. Nein, ich groß und flach, furchtlos mit der Macht, jeden in den Band zu ziehen. So seid ihr schwach, mein Leben ist wie Schach. Jeder Zug ist sehr entscheidend. Ich rede hier vom Fach und ihr seid beleidigend. Gerüchte werden hier verbreitet, jeder schreitet ein. Doch die Früchte, die ich trage, ja, sie wachsen und gedeihen. Die Seele verletzt, denn ich bin verloren. Bildnis bringt nix, scheiß auf Gott. Tränen vergieß ich mit jedem Wort. Psychokalyptische Stoff. Die Seele verletzt, denn ich bin verloren. Bildnis bringt nix, scheiß auf Gott. Tränen vergieß ich mit jedem Wort. Psychokalyptische Stoff. Okay, okay. Die Seele verletzt, denn ich bin verloren. Bildnis bringt nix, scheiß auf Gott. Tränen vergieß ich mit jedem Wort. Psychokalyptische Stoff. Die Seele verletzt, denn